Tag, hier Landstuhler, Elitehörer unterwegs, Podcast, Samstag, 11. März, bin unterwegs zum Podcamp in Essen, habe jetzt einen kurzen Zwischenstopp angelegt, und zwar bin ich jetzt im Landschaftspark Duisburg, geparkt habe ich in der Nähe von dieser Tauchbasis, Fahrt war ganz okay, also es sind 300 Kilometer, ich habe so 2 Stunden 50 gebraucht, war ein kurzer Stau, aber ich glaube für Pottverhältnisse war das gar kein Stau. Natürlich auf der Gegenfahrbahn wieder ein paar Unfälle durch Gaffer, und weil hier haben sie einfach gedacht, sie müssen am Samstag wohl die Rinnkehre, die Gaskehre, wie das bei uns immer so ist, nur weil wahrscheinlich so viel Verkehr ist unter der Woche, müssen sie das hier wohl am Samstag machen. Wie gesagt, Adresse im Navi hingegeben, habe jetzt hier geparkt, Landschaftspark Koschnix. Das heißt, habe jetzt kein großes Programm. Also für heute einfach nur ein paar Porte, die ich mir angucken will. Hier habe ich das noch nicht recherchiert. Gucken wir das einfach mal an, mache ein paar Bilder und melde mich später, beziehungsweise teste jetzt hier. Die Folge werde ich jetzt nur komplett in einem Unterwegs-Feed machen, weil wer das hier schon gehört hat, oder in dem ersten Feed, hat eigentlich ganz gut geklappt. Nur die Dateibenennung hatte ich vergessen. Das hat es nicht direkt übernommen, aber so rein vom Zusammenschneiden funktioniert das. Das heißt, ich werde jetzt auch hier mal diese Kapitelmarken noch ausprobieren. Gut, man hört sich. So, 5 Kilometer später, bin immer noch im Landschaftspark unterwegs, habe eine große Runde gelegt, mache eine GPS-Aufzeichnung. Ja, habe mich etwas verschätzt, wie es hier so abgeht, mit wann man die Autobahn und die Bahntrasse und so kreuzen kann, aber wollte nach der langen Autofahrt auch noch ein bisschen abspecken, deshalb ist okay. Auf dem Weg, wie gesagt, war ich beim Ikea noch vorbei, habe aber nichts gegessen, habe aber so eine kleine Sozialstudie gemacht, immer die Pottler noch ein bisschen angeguckt, war schon sehr wichtig, aber ich denke mal, egal wo du bist, samstags im Ikea hast du immer was zu lachen. Oh, die davon habe ich auch vorhin schon mal gesehen, die denken jetzt, ach, wo ist denn der da rumgelaufen, aber Hauptsache man kommt ans Ziel. Rein von der Atmo her hörst du jetzt im Hintergrund noch die Autobahn. Ich bin an so einer Zeltstadt vorbeigekommen. Verlinke ich euch nochmal später im Blog. Und zwar muss das so ein Eventgelände sein. Sieht aus wie so eine Zirkusstadt. Hat hier jetzt mal ziemlicher vergammelter Eindruck gemacht. Aber gut, entweder gibt's das nicht mehr oder ist halt einfach momentan noch keine Saison. Gut. Ich denke mal so, jetzt bin ich wieder am Gelände angekommen, kann mit meiner Industriefotografie weitermachen und dann melde ich mich später nochmal. Die Ereignisse in Essen, hoffentlich überschlagen sie sich nicht. Also ich habe kurz einen Twitter-Post gesehen, dass es in dem Limbiger Platz, also dort wo ich wohne, gerade so eine Bombendrohung gibt. Und irgendwie, wie es jetzt so weitergeht, weiß ich nicht. Ich habe einfach mal die Dela noch kurz gemeldet, dass hier alles in Ordnung ist. Dass ich momentan hier noch etwas entfernt bin und dass ich versuche, eher so um 18 Uhr mal inzuchecken. Und mal gucken, ob wir uns dann später noch auf dem Podcamp treffen. Würde mich freuen, ansonsten werde ich sie mal anschreiben, wenn sie hier in der Nähe wohnt. Vielleicht kann man sie am Sonntag noch mal besuchen. Okay, ich halte euch auf der Laufende. Bis dann, ciao. So, mittlerweile bin ich beim Hochofen 5 angekommen. Das ist das, was mir so richtig abgeht. Schöne alte Industrieanlage. Schön, gut, zwar ein bisschen rostig, hat ja so ein gewisser Charme. Bin jetzt nur nonstop am Fotos mal richtig geile Motive und so. Habe auch schon jemanden gefunden, der hier so Model-Shootings macht oder so. Also wenn ich da in der Nähe wohne, ach geil, Location, ich glaube, da wäre ich immer. Ach, zu meinem anderen Hobby, RC-Cars, verlinke euch nur mal kurz den YouTube-Kanal, weil ich auch später mal Folge drüber mache. Geile Location, also hier könnt man richtig fett abbashen. Bashen ist ein Begriff, könnt ihr euch schon mal merken, weil ich dann eine extra Folge mache, weil ich war früher ein sogenannter Basher. Ja, ansonsten denke ich mal, da kann ich bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde bleiben. Was ich noch im Blog später verlinke, ist natürlich Weltkulturerbe. Das habe ich ja vergessen, wo es war. UNESCO irgendwo im Saarland. Aber ja, als Pelzer, Saarland, unwichtig, muss man vielleicht nicht so wissen. Völklinger Hütte, jetzt habe ich es wieder. Gut, okay, vielleicht werde ich doch so langsam alt und das Gedächtnis nicht nach. Ach, sehr zu empfehlen, also ich stehe auf sowas, ich finde das geil. geil. Wenn ich Zeit reisen könnte, ja, würde ich das auf jeden Fall auch in dem Computer einstellen und regelmäßig besuchen. Weil ich denke mal, das live zu sehen, der Pott, was weiß ich, in den 50er, wäre bestimmt geil. Alles klar, bis später, ciao. So, mittlerweile ist es 14.11 Uhr, 8 Kilometer auf der Uhr. Ich bin immer noch im Landschaftspark Duisburg, weil mir es so gut gefällt. Also richtig geil, was ich gemacht habe. Habe mich hier vorher noch nicht so ein bisschen mit beschäftigt. Bin jetzt, wollte eigentlich gerade die Runde abschließen. Jetzt habe ich den Kletterpark mit Klettersteig noch gefunden. Konnte auch ein Gespräch noch mit dem vom Bergverein führen. Hat mir ein bisschen alles erklärt und so, ein paar Infos gegeben und so. Also wenn ich nochmal hierher komme, auch wenn es im Sommer ist und doch viel mehr los ist, wie er erzählt hat, steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Also Klettersteig oder sowas hätte ich wirklich Lust, aber ich glaube, da muss ich eher noch ein bisschen gucken. Also eher so ein bisschen Fitness, so Muskelkraft, so eigenes Gewicht tragen können. Das hat sich jetzt beim Abnehmen doch ein bisschen negativ bisschen ausgewirkt, dass ich Gewicht verloren habe. Ich denke, man muss eher ein bisschen Muskelaufbau ohne Mampf, kein Kampf, sage ich immer. Gut, deshalb denke ich mal, dass es schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit ist und ich noch ein bisschen was auf meiner Liste habe, gucke ich mal, dass ich zu meinem nächsten Eventpunkt komme. Bis dann! Ich hoffe, ihr hört die Atmo, das ist Vogelgezwitscher. Ich bin mittlerweile in Bottrop angekommen. Und zwar am Tetraeder. Verlinke ich euch nachher. Ist auf einer ehemaligen Halde. Schöner Rundwanderweg. Also man kann direkt den Weg hochgehen. Aber man kann aber sich schön langsam und komplett um den Berg herum hochschrauben. Was ich natürlich als Entfetter natürlich mache. Also heute wird ein guter Tag für die Schritte. Das Wetter ist immer noch okay. Also warme 12 Grad, würde ich mal sagen. Regnet nicht. Ist ein bisschen bedeckt. Gut, Sonne kommt jetzt nicht raus. Aber habe ich wirklich für 11. März Glück gehabt. Das heißt, werde jetzt hier noch Tetraeder noch hingehen. Wird vielleicht ein Stündchen noch dauern. Dann gucke ich mal, ob ich noch was auf meiner Liste habe. Und dann gucke ich mal, was jetzt so wirklich los ist mit Unperfekthaus. Ob so wirklich näher dran an dem Platz, beziehungsweise dort, wo ich wohne, wirklich Bombendrohung ist. Das Hotel hat nicht angerufen, die haben meine Nummer. Denk mal, ist alles ganz normal. Das heißt, ich werde dann mal gucken, dass ich so um 18 Uhr inchecken kann. Mache mich kurz frisch. Ob ich noch was esse, weiß ich nicht. Denk mal eher nett, dann zieht es Workout ein bisschen besser durch. Außerdem, wenn ich ein oder zwei Bier trinke, knallt es auch gleich besser. Und dann melde ich mich nochmal vom Podstock. Oder Podcamp. Podstock ist mir gerade eingefallen, weil für alle, die Frühbucher gemacht habe. Der Anmeldeschluss kam vorbei und jetzt kam nämlich auch noch die E-Mail wegen den Tickets und deshalb ist mir gerade mal Podstock statt Podcamp gefallen. Gut, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich ja so eine leichte synaptische Störung, wie mir das mal einer gesagt hat. Das heißt, mein Gehirn verknüpft einfach wild irgendwelche Sachen und die kommen dann ungefiltert aus meinem Mund raus. Aber so ist das. Gott sei Dank bin ich jetzt 2 Meter groß. Und ich sage auch nichts Bösartiges, deshalb habe ich bis jetzt noch Kenny auf die Map gerät. Und deshalb, ja, solange es nur mich stört und nicht euch, Zwinker, ist es so in Ordnung. So, ich habe jetzt noch ein kurzer Abstecher zum Zollverein gemacht, wenn das heißt so. Und zwar, da es aber schon relativ spät ist, es ist nur ein Kurzbesuch. Das heißt, bin die Rolltreppe mal hochgefahren ins Besucherzentrum und habe dann gesehen, oh, die machen ja schon in einer halben Stunde zu. Habe mir dann so das Gelände ein bisschen angeguckt und habe eine Hausaufnahme gemacht und mich vorab so ein bisschen informiert. Also werde ich auf jeden Fall bei meinem nächsten Besuch, weil ich dann Zeche Zollverein nochmal besuche. Denk mal so, kann man wirklich auch halb, dreiviertel da inplanen. Freue ich mich schon drauf. Da ich euch jetzt nicht die Zeche Zollverein besucht habe, mache ich natürlich nur kurze Links drin und erzähle ja dafür. Das heißt, wenn ich natürlich später den Unterwegsfeed benutze, war ich ja schon dort und dann weiß ich auch, dass das die einzigste Aufnahme ist, die ich für einen längeren Zeitraum machen wird, weil ich dann ja im Urlaub bin. Und dann werde ich natürlich noch ein bisschen ausführlicher erzählen, beziehungsweise auch, wenn ich an der Schautafel bin, natürlich die Qualität des Podcasts etwas erhöhen und dann natürlich auch genau erzähle, was es ist. Weil so ist es für euch natürlich ein bisschen abgehackt. Nach dem Motto, alle Minute, alle 30 Sekunden ist er irgendwo und erzählt eher nur, wo er war. Aber irgendwie erzählt er gar nichts Richtiges. Aber glaubt mir, das wird schon besser. So, ob es jetzt Zufall war oder nicht, das Navi hat mich direkt der andere Weg zum Hotel gelotst, weil ich bin gerade an der Straßensperre vorbeigefahren. Und zwar ist hier wirklich noch Polizeieinsatz wegen dieser Terrorwarnung. Sprich, ich stehe jetzt gerade vorm Hotel. Das heißt, ich werde euch auch ein Bild posten, wo man das Hotelschild sieht. Und 50 Meter weiter, da ist wirklich noch Polizei, Medienpräsenz und die Polizisten. Und die haben das ganze Ding hier wirklich noch abgesperrt. Es ist jetzt 18 Uhr. Ich werde jetzt mal einchecken. Und dann berichte ich euch nachher nochmal, beziehungsweise mache ich mich dann unterwegs aufs Unperfekthaus, fast 300 Meter von meinem Hotel und somit auch von diesem Einkaufszentrum, wo jetzt diese Terrorwarnung ist, entfernt ist. Aber da man ja nichts gehört hat, dass es abgesagt ist oder so, denke ich mal, werde ich da auch in einer Stunde aufschlagen können und dann freue ich mich schon. Sonntagmorgen 1 Uhr, komme gerade vom Podcamp, also vom Unperfekthaus. Wie ihr ja an meiner Stimme hört, keinerlei Ausfallerscheinungen. Wie gesagt, habe auch nichts getrunken. Unperfekthaus, wirklich feine Sache. Also wer auf jeden Fall ein Essen ist, auch wenn kein Event ist, geht auf jeden Fall mal rein. Guckt euch das mal an. Super Konzept. Verlinke euch das auch nochmal. Könnt ihr nachlesen. War wirklich cool. Um reinzukommen, müssen wir in Anführungszeichen einen sogenannten Eintritt bezahlen. Das war jetzt ohne Essen 6,90 Euro. Dafür habt ihr aber alle alkoholfreien Getränke, Kaffee und Tee frei. Gibt wirklich Bitterlemon, also alles, was so aus Wasser mit Konzentrat zusammengemischt ist. Cola, Fanta, Apfelsaftschorle. Hat wirklich gut geschmeckt. Ich bin bei Bitterlemon geblieben. Hab auch mehrere Latte Macchiatos, Schokolattes. Und Milchkaffee getrunken, wird frisch aus Bohnen gemahlen. War wirklich okay. Die Leute waren sehr, sehr nett. Hat sich leider ein bisschen aufgelöst. Sprich, weil ich jetzt hier an dieser Stelle jetzt nicht so ausführlich davon erzähle, war ein bisschen ganz andere Atmo, ganz anderes Event als beim Podstock. Aber wie gesagt, nicht negativ, habe viele nette Leute getroffen. Manche sogar, die waren ein bisschen zu schlagfertig für meinen Geschmack. Gruß an der Folge des Selbstgesprächle. Aber alles in Ordnung, kein Problem. Gut, da es jetzt spät ist, will ich auch ins Bett gehen. Bin noch ein bisschen außer Atem, weil ich habe jetzt noch die Schrittgeschwindigkeit ein bisschen erhöht, weil es ein bisschen kalt ist. Aber ich habe hier nur 300 Meter bis zum Hotel. Dann ist es schon in Ordnung. Gut, dann melde ich mich morgen nochmal. Morgen letzter Tag. Morgen werde ich aber nicht mehr zum Podcamp gehen. Ich habe noch so ein paar andere Sightseeing-Dinge auf meiner Liste und muss auch irgendwann nochmal die 300 Kilometer Heimfahrt antreten, weil ich denke mal rein vom Verkehr wird das nämlich am Sonntag ein bisschen anders aussehen. Alles klar, gute Nacht, bis morgen. Morgen, Sonntag, 12. März, kommt gerade vom Frühstück. Frühstück in meinem Hotel in unmittelbarer Nähe zum Unperfekthaus. Also wie gesagt, war okay. War jetzt nicht kein gehobenes Luxushotel, aber die Übernachtung, ich verlinke euch das Hotel Lindenhof, heißt das, war Übernachtung mit Frühstück, Einzelzimmer, 50 Euro. Die Zimmer waren neu renoviert. Halt klein und halt typisch Birkenholzoptik, kleiner Fernseher, aber war sehr, sehr ruhig. Das Frühstück ging von 7 bis 10 Uhr, da ich, was heißt schlecht geschlafen habe, bin irgendwie relativ früh wach geworden. War ich dann pünktlich um 7 Uhr war ich im Frühstücksraum, habe dann die Chantal geweckt, beziehungsweise hat sie dann gesehen, oh, sie hat einen Gast und hat dann angefangen, Kaffee zu kochen, aber so Wurst und so war ich schon aufgebaut. War ganz normales Frühstück mit Wurstkäse, Brötchen, Müsli, bisschen Obst und Kaffee, der dann frisch zubereitet war. Die Eier hat sie dann auch nochmal nachgemacht. Und da habe ich angefangen zu frühstücken, habe schon im Frühstücksraum rumgeguckt und habe genau noch ein Gedeck gesehen. Und was sich da auch wirklich noch bestätigt hat, also das Hotel hatte dann zwei zahlende Gäste praktisch über dieses Wochenende oder Samstag auf Sonntag. Habe jetzt nicht nachgefragt, ob das irgendwie an der Terrordrohung ist, ob es dann anders war. Aber so kann ich das Hotel wirklich empfehlen. Klein, familiengeführt, war praktisch noch so ein älterer Mann, der eine Nachtportier gemacht hat, konnte mal seinen Schlüssel abgeben. Bin dann nachts, wie gesagt, um 1 Uhr habe ich geklingelt, hat er mich reingelassen, war einwandfrei. Bin dann noch, also wie gesagt, momentan bin ich hier auch schon unterwegs, bin gerade raus, ihr habt den Jogger gehört. Und zwar habe ich mir noch ein paar Stadtteile von Essen Süd angeguckt, Stadtteile Werde. Wollte eigentlich noch zur Villa Krupp, aber die Villa Krupp hat auch erst um 10 Uhr aufgemacht. Beziehungsweise konnte man auch nicht von außen angucken. Das heißt, sprich, so wie ich es gesehen habe, muss man an der Pforte anhalten, Eintritt bezahlen. Ich denke nur, dass dann die Schranke aufgeht und man dann praktisch auf dem Gelände parken kann. Das hebe ich mal fürs nächste Mal auf. Wie gesagt, Wetter war zwar gut, aber ich hatte ja noch ein bisschen was auf meiner Liste und deshalb Villa Krupp verlinke ich, werde ich dann später nochmal runmache. Was ich jetzt mache, ich fahre jetzt noch zum Bergbaumuseum nach Bochum. Das sind ungefähr 20 Kilometer, 15 Minuten. Also hier ist ja wirklich alles überschaubar. Ich fahre die ganze Zeit mit dem Navi, ob man es braucht oder nicht. Ich denke mal, wenn es im Auto eingebaut ist, kann man es auf jeden Fall nutzen. Das heißt, mein nächster Bericht kommt dann nach meinem Besuch vom Bergbaumuseum. So, 3 Stunden später, bin gerade auf dem Weg zu meinem letzten Event. Deshalb wollte ich euch kurz erzählen, wie es im Bergbaumuseum war. Bergbaumuseum war gut. Wie gesagt, war direkt dort, als es um 10 Uhr aufgemacht hat. 6,50 Euro Eintritt. Achtung, wichtig, das Museum wird gerade umgebaut. Sprich, für die nächsten 2-3 Jahre sind eigentlich alle 350.000 Ausstellungsstücke sind eingepackt, eingelagert. Und das Museum ist praktisch nur, was heißt eingeschränkt nutzbar? Also das Hauptevent ist natürlich dieser begehbare Stollen, was auch für mich so das Highlight war. Die ganze Exponate und so sind natürlich auch schön. Inwieweit die jetzt die kurz vorhandene, die fehlende noch zusammenpacken, weiß ich nicht. Informiert euch auf jeden Fall vorher drüber. Reduzierung vom Eintrittspreis gibt's nicht. Aber ich fand, wie gesagt, die 6,50 Euro, was ist angemessen? Auf meine ganzen Reisen habe ich entweder die ganze Sache umsonst gekriegt für 50 Cent oder einen Dollar oder halt nur für richtig teures Geld. Deshalb habe ich jetzt doch keine Meinung, ob jetzt in Deutschland 6,50 Euro Eintritt teuer, billig ist. Denk mal, wenn man nicht oft dorthin geht, so einmal im Leben war es auf jeden Fall, war günstig. Wie gesagt, war dann 10.15 Uhr, ging es dann 17 Meter runter in den Stollen. Dort ist eigentlich eher so die Besichtigung mit, was heißt Selbststudium, mit, es gibt Hinweistafeln, es gibt so Autokommentare, muss man halt bedienen, kann man selbst angucken, konnte schöne Fotos machen, war sehr, sehr informativ. Ein Highlight ist dann natürlich noch, wenn es hochgeht, kann man auf diesen Förderturm fahren. Das Wetter war ja wirklich hervorragend, also ich denke mal so 14 Grad sonnig um die Mittagszeit rum. Konnte man noch schön Bilder machen, sich noch die Stadt noch von oben ein bisschen angucke. Hat auf jeden Fall Sinn gemacht, hat Spaß gemacht. Und jetzt geht's mal weiter. Ich muss nämlich noch was essen. Und da hat mir der Thomas einen Tipp gegeben. Das heißt, ich werde jetzt noch mal 20 Kilometer in die, in Anführungszeichen, falsche Richtung fahren und werde mir mal ein Sternemenü reinziehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Voll gefuttert, nee, also gut gegessen habe ich. Vorher war ich noch für die Leute im älteren Jahrgang bei D&W. Also für alles, als es damals noch kein Internet gab, war wirklich das Highlight der sogenannte D&W-Katalog aus dem Pott. Will jetzt nicht so Verweise machen zu Manda Manda, der Film, oder was halt einfach in der Zeit war. Aber wie gesagt, wenn alles, was so tuningmäßig in die Richtung geht, war wirklich der D&W-Katalog kam raus. Und da hast du geblättert und da hast du geguckt, was es ist. Und da hast du dich verabredet. Und du wolltest irgendwie sagen, hey, wir müssen irgendwann mal hochfahren in den Pott zum D&W. Aber ich glaube, ich habe damals nichts bestellt dort. Wir waren nach Dortmund nicht hingefahren. Ich weiß gar nicht, ob es Dortmund schon so ein bisschen verrucht war, dass man bei dir wenigstens bestellt. Aber an den Katalog kann ich mich auf jeden Fall noch mal erinnern. Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch irgendwas Historisches habe. Oder im Internet werde ich noch ein bisschen was nachrecherchieren. Dauert auch noch ein bisschen, bis ich es online stelle. Aber wie gesagt, das ist ja Unterwegs-Feed. Ja, also ist jetzt Sonntag 13 Uhr. Das heißt, ich gucke mal, dass ich alles, wie gesagt, aufspreche und dann hochlade. Kann auch ein bisschen Zeit versetzen, kann sein, dass ich erst am Montag rüberlade. Aber diese Hauptbearbeitung und so will ich auf jeden Fall definitiv am Handy machen und vielleicht dann gegen Ende der Woche noch mal einen Blogbeitrag schreiben. Der sieht dann für euch auf dem Blog ein bisschen anders da aus. Und zwar die ganze Folgen, die 7, was ich bis jetzt gemacht habe, ist hier unter einem Podlove-Plugin. Und dazu ich immer sogenannte Episoden machen. Während wenn ich was nachträglich vom Unterwegs-Feed reinmache, sind das Beiträge. Und man kann halt durch das Datum, kann man das halt so ein bisschen steuern, in welcher Reihenfolge das sich ranzeigt. Aber wie gesagt, bin noch ein bisschen am rausprobieren. Habe auch vorhin schon mal die Aufgabe ein bisschen reingehört. Ich muss, oder wer mal, hast du selbst gehört, war wieder ein paar bisschen dumm gebabbelt dabei. Aber gut, so ist es halt. Musst du eher mich ein bisschen konzentrieren, beziehungsweise ein bisschen besser üben. Aber ich wollte ja auch mit der App versuchen, was rauszuschneiden. Und ich habe jetzt ein großes Ding habe ich jetzt gefunden. Dann schneide ich kurz raus und dann haue ich es rüber. Weil das mit den Kapitel, das ist echt gut. Also, wie gesagt, man kann gut reinsprechen. Immer noch das rote Lavalier-Mikrofon dran. Ach, denk mal, vom Windschutz her geht's. Momentan sitze ich ja gerade. Ja, ihr habt bestimmt gehört, wenn ich mal ein bisschen noch zu Fuß unterwegs bin oder wenn ich mich einfach mal hinsetze. Aber nach der Portion kann ich mich sitzen. So, wo war ich essen? Beziehungsweise, was war der Tipp vom Thomas? Und zwar gibt es im Bochum. Nee. Ich war wieder zurückgefahren. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Du, im Pott sieht irgendwie immer alles gleich aus. Ich verlinke es also auf jeden Fall. Und zwar gibt es den sogenannten Profi-Grill. Und zwar ist das ein ehemaliger Sternekoch, ja, der einfach gesagt hat, ich gehe zurück in den Pott und ich mache jetzt einfach mal Butsche auf. Und dort gibt's Schimanski-Teller. Also Thomas, ganz kurz, ich habe ordentlich bestellt. Ich habe das bestellt, was auf der Karte war. Ich habe jetzt nicht, wie die Kollegen gesagt hat, ich soll mir Pommes, Blut, Eider bestelle, Pommes, Schranke. Ich dachte einfach, hey, der Mann ist ein Sternekoch und der hat wahrscheinlich schon so viel Turin-Nase gesehen. Ja, und dachte schon, ach, ich bestelle jetzt original, was auf dem Ding steht. Und dann habe ich Currywurst Pommes gegessen und als extra Mayo mit einer Cola Light. Und wie gesagt, Bilder habe ich jetzt kennengemacht, war aber dann zu auffällig, fand ich, ach, ein bisschen zu blöd jetzt irgendwie. Do. An meinem letzten Tag wollte ich nicht ganz so touristen. Waren hinne im Eck, Thomas war schon mal dort, wo der Spielautomat ist, war wirklich so die Pott-Family, so zwei Familien, die wirklich fein zum Mittagessen waren. Der Mann ist immer aufgestanden, hat noch am Automat gespielt. Ich habe alleine an so einem Tisch gesessen und dann war noch so Family drin. Aber das Menü war wirklich bei alle einheitlich Currywurst Pommes. Ich habe zuerst überlegt, der hat auch Gyros gehabt. Da hätte ich viel mehr Bock drauf gehabt. Aber da ich ja schon gewusst habe, ich esse nichts mehr und am Samstag eigentlich nichts gegessen habe, dachte ich, ach komm, jetzt muss man wenigstens mal Pommes-Schranke essen. Wobei Pommes-Schranke, wenn man drüber nachdenkt, ja gar keinen Sinn macht, weil dann wär's ja kein Currywurst. Weil Schranke ist ja, wenn es eigentlich noch am Stück ist. Deshalb Currywurst gegessen, war gut, war nett. Deshalb sitze ich auch hier noch. Also momentan ist dort Baustelle, aber ich denke mal, ich habe einfach im Hof geparkt, neben seinem Auto. Das heißt, für einen Kommentar oder für eine Privatnachricht kann ich euch sagen, was er fährt. Und habe dann bei ihm hin im Hof geparkt. Deshalb hat er mich auch gleich abgepasst und hat er gleich gesehen. Habe ich kurz mit ihm ein bisschen erzählt und so bei der Raucherpause. Ja, war ganz klarer Kerl. Achtung, das war saarländisch. Man merkt immer noch die 17 Jahre, weil Chlor ist jetzt nicht so. Gut, das heißt, ich werde jetzt noch Richtung Wuppertal fahren. Das ist so mein letzter Event. Wuppertal Schwebebahn. Hab geguckt, es soll ein bisschen Stau sein, aber ist ja im Endeffekt, hier ist alles nah. Ist noch eine halbe Stunde. Deshalb denke ich mal, mache ich das. Wetter ist hier noch super. Habe jetzt nichts Großes vor. Deshalb kommen wir schon mal gleich vorab. Will eigentlich nur kurz Wuppertal an die Endstation. dort werde ich mir ein Ticket holen, habe mir der Autoguide schon runtergeladen, fahre dann praktisch die komplette Strecke, das müssten so 20 Kilometer, dauert eine halbe Stunde, fahre ich mit der Schwebebahn praktisch durch, Endstation steige ich aus, wenn ich noch Lust habe und wenn es noch ein bisschen was ist, laufe ich noch ein bisschen durch die Stadt, aber ansonsten ziehe ich mir gerade noch ein Ticket und fahre dann gerade wieder zurück, hau mich auf die Autobahn, dass ich irgendwann um 18 Uhr zurückkomme. Meld mich in meiner Welt jetzt in einer Stunde, für euch genau in 30 Sekunden und erzähl's euch, wie es war. Bis später. So, und wie ich euch gedroht habe, da bin ich mal. Werde das aber auf jeden Fall als letzter Take machen. Lauf gerade zurück zum Auto. Also wie gesagt, bin nach Wuppertal gefahren. Wie gesagt, genau wo ich geparkt habe, da ist ein Reisetipp, könnt ihr euch wie gesagt gern melden. Habe mein Auto abgestellt, bin praktisch an die Endstation gegangen, habe mein Ticket gezogen. Also ein Ticket kostet komplett der Fahrbereich für Erwachsene 2,70 Euro. Damit könnt ihr die Strecke komplett befahren, also im Endeffekt nicht aussteigen. Habe mich in die Schwebebahn reingesetzt, habe diesen Autoguide mir vorher runtergeladen und wie gesagt, bin die komplette Strecke durchgefahren, hat schön erzählt, was es ist. Ihr müsst euch zwei Autoguides runterladen, je nachdem von welcher Richtung und welcher Richtung ihr fahrt. War jetzt schon tourimäßig schon ein bisschen voll. Ich meine, war Sonntag, 14 Uhr, ja, also natürlich auch schon hier viel Leute in der Stadt unterwegs und so. War auch gutes Wetter. Ja, also wie gesagt, Bahn fährt lustig, erzählt halt genau, was passiert ist. Elefant fällt aus der Bahn und historisch, wie sie gebaut worden ist und so. War wirklich interessant. Wie gesagt, die Rückfahrt müsst ihr dann auch nochmal ein Ticket holen, nochmal 2,70 Euro. Wer aber länger in der Stadt unterwegs ist, also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe hier nur einen Zwischenstopp gemacht, nehmt euch natürlich ein Tagesticket. Tagesticket, oh, war das 6,80 Euro? Ja, schon 6,80 Euro war das Tagesticket gewesen. Habt ihr auf jeden Fall viel mehr davon. Ja, aber wie gesagt, die Bahn kommt alle 7 Minuten. Und da ihr alles, da ihr Wuppertal in so einem Tal liegt, seid ihr da am schnellsten mit dieser Bahn unterwegs. Gut, das heißt, ich mache jetzt mal Richtung Heimat. So noch 3 Stunden Fahrzeit. Stau, sonst kein großer Sinn. So, mein Fazit zum Wochenende. Wochenende war sehr schön. Podcamp Essen hat Spaß gemacht, viele nette Leute wieder getroffen, kann man auf jeden Fall wiederholen, beziehungsweise überlege ich mir beim nächsten Mal vielleicht sogar teilzunehmen, aber wie gesagt, beim Hörertreffen bin ich auf jeden Fall dabei. Ruhrpott an sich war ich ja bis jetzt noch nicht, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich denke mal, ob man jetzt, wenn man jetzt hier wohnt, ob das auf Dauer was ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall von der landschaftlich, also Essen wirklich sehr, sehr grün, auch von den Industriedenkmälern und so. Mir gefällt das. Also wie gesagt, mir wirklich gut gefallen, werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen, vielleicht auch im Sommer, beziehungsweise auf jeden Fall auch über Nacht, weil diese ganzen Lichtinstallationen habe ich natürlich jetzt nicht gesehen, weil die Zeit halt doch ein bisschen begrenzt war. Und ich denke mal, im Sommer ist es auch sehr schön, ist warm, kann ein bisschen rausgehen. Ob mir es dann vielleicht doch so gefällt, wenn ganz viele Leute unterwegs sind, weiß ich nicht. Also irgendwie bin ich ja nicht so der Großstadtmensch mit zu viel Leute und zu viel Menschen ansammeln und zu viel Assi. Ich habe da wahrscheinlich eher so ein bisschen Assi-Allergie statt Menschen-Allergie. Ich meine, war ja schon oft in Asien unterwegs, so stört mich die ganze Mensch und die ganze Masse eigentlich nicht. Aber da sind die Leute auch irgendwie ein bisschen netter und haben jetzt irgendwie so Potenzial. Also irgendwie, das merke ich da in Deutschland oder in der Großstadt immer, unabhängig von der Nationalität, die Leute sind da irgendwie immer, weiß ich nicht. Das hat irgendwie so ein bisschen Potenzial, wie ich immer so schön sage. Deshalb, wenn ihr mal unterwegs sind in anderen Ländern, in Asien zum Beispiel, da ist das gar nicht so. Die Leute sind gut drauf, die sind freundlich, die lachen sich an. Sie haben auch kein Geld oder sie sind arm oder wie auch immer. Da brauchst du keine Angst haben, dass es da irgendwie Stress gibt oder dass sich da einer abziehen will oder so. Also hier habe auch so wieder ein paar Gestalte gesehen. Irgendwie komisch. Naja, gut. Ja, also das auf jeden Fall habe ich meiner Liste noch mal vor. Wie gesagt, wenn da noch mal irgendein großer Event ist oder so, im Pott, dann fahre ich da noch mal nüpper. Ich hoffe, die Unterwegsfolge war zu ertragen. Ja, gut. Wenn meine ganze Folgen her, der große Unterschied wird es nicht gewesen sind. Nur die technische Umsetzung ist ein bisschen anders da. Aber wie gesagt, freut mich, dass ihr lange zugehört habt. Bis demnächst, dann gibt's wieder eine offizielle Folge, die dann besser ist. Oder auch nicht. Wahrscheinlich wird es genau dasselbe Gebabbel sein. Alles klar, bis dann, ciao. So, ich mache jetzt mal illegal die Aufnahmen. Ich habe doch erzählt, und es ist ein Workshop von jemand, der was ist, wenn jemand Höheangst hat. Jetzt gehe ich mal da hin, stelle mich da mal zusammen. Also ich habe schon mindestens eine Viertelstunde verpasst. Der hat vorhin schon die ganze Zeit gehört. Jetzt gehe ich mal gucken, was der da erzählt. Und wenn er sagt, ich soll weitergehen, dann springe ich einfach auf dem Ding da rum. Gleich geht's los. Dass das jetzt so passiert ist. Weil jetzt haben wir genau in welchen Stellen von die Richtung weiter kommst du dann normalerweise? Was könnte nachher sein, wenn ich nicht weiterkomme? Über diese Schwelle hin. Nicht genau im Einschätzen der Situation. Am besten, wenn du das willst, am besten gleich nochmal ausprobieren. Ja, das ist auch nicht so was ist, was ich jetzt allzu lange festhalte, nach dem okay, Misserfolgserlebnis, boah, Höhensituation finde ich überhaupt nicht toll. Sondern dass man dann wirklich mit einem positiven Erlebnis aus einer Situation wirklich. Ja. Gut. Genau. So, Hosele war ein bisschen auffällig. Die Anna hat das. Ich weiß nicht, ob die das gemerkt hat. Aber ja, wie gesagt, war so eine Therapiegrube. Jetzt haben sie ein Erfolgserlebnis, dass sie beim Tetraeder auf der ersten Plattform waren. Nee, Schmuck kennen sie die Zwettnäme und die dritte und die vierte. Aber ich glaube, was sie nicht machen sollten, ist Landschaftspark Duisburg auf diesen Hochofen Nummer 5 zu gehen. Weil das war schon ein bisschen anderes Kaliber. Also, ich will jetzt sagen, ja doch, habt ihr vorhin schon auf der Endaufnahme erwähnt, dass ich da so ein bisschen Respekt vor der Höhe hatte. War hier jetzt zum Beispiel gar nicht. Das hat zwar auch ein bisschen geschwankt, aber die Konstruktion war halt ein bisschen anders. Da hier ist es eher schon so ein bisschen massiv und nicht ganz so gitterartig. Und deshalb ging das eigentlich ganz in Ordnung. Ja, oh, da kommt der Hund angerannt. Was macht denn der? Gut.